Gabe ist mein Hirte, mir fehlt es an nichts. Auf grüner Weide lässt er mich ruhen. Am stillen Wasser gibt er mir Rast, er schenkt mir wieder neue Kraft. Und weil es um seinen Namen geht, führt er mich auf dem rechten Pfad. Selbst wenn ich durch die finstere Schlucht muss, überfällt mich keine Angst, denn du bist bei mir, Gott. Dein Stecken und Stab machen mir Mut. Vor meinen Feinden deckst du mir den Tisch, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Ich kehre für immer in dein Haus zurück, deine Liebe verfolgt mich jeden Tag. Und weil es um seinen Namen geht, führt er mich auf den rechten Pfad. Selbst wenn ich durch die finstere Schlucht muss, überfällt mich keine Angst, denn du bist bei mir, Gott. Dein Stecken und Stab machen mir